Bon dia, good morning, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. All right, so not only don't speak evil, but don't speak hurtful words. Wir sprechen nicht nur nichts Böses, wir verwenden auch keine verletzenden Worte. And now look what he says next. Schau, was Petrus als nächstes sagt. He says, and he must never deceive in what they say. Er sagt, und täuscht nicht mit dem, was ihr sagt. My goodness. Meine Güte. Look, Schau. it's one thing to speak a lie, but it's another thing to deceive in what you say. Es ist eine Sache, eine Lüge auszusprechen, aber es ist etwas anderes, wenn du andere durch das, was du sagst, täuscht. And you know, there are many times we can say something that's not really a lie, but it's kind of a little deceptive. Es gibt viele Situationen, in denen wir nicht wirklich lügen, wir aber auf eine bestimmte Art täuschen, irreführen. And here the Bible said Die Bibel sagt uns hier, that we must refrain from saying a deceptive thing. dass wir uns davor hüten sollen, etwas Irreführendes zu sagen. You know, religion has caused people to speak many deceptive things. Die Religion hat die Menschen dazu verleitet, viele trügerische Dinge zu sagen. And I will explain to you why. Ich erkläre dir, warum. Because religion has brought people very quickly to the place that they must not lie. Die Religion hat die Menschen sehr schnell dazu gebracht, dass sie nicht lügen dürfen. So instead of not wanting to lie because out of the deep love for an incredible God, Anstatt aus tiefer Liebe zu einem wunderbaren Gott nicht lügen zu wollen, they don't lie out of wrong religious reasons. lügen sie aus falschen religiösen Gründen nicht. But you know, that's why the Bible says, Deshalb heißt es in der Bibel, not only must we not lie, but we also must speak nothing that's deceptive. wir sollen nicht nur nicht lügen, sondern auch nichts sagen, was trügerisch ist. Can you imagine if every single person in this world could trust every Christian in what he says? Kannst du dir vorstellen, wenn jeder einzelne Mensch auf dieser Welt jedem Christen vertrauen könnte, was er sagt? He speaks and he's never deceptive. Er spricht und führt niemals in die Irre. There would be a huge amount of interrelational problems among Christians already gone. Es gäbe eine riesige Menge an Beziehungsproblemen unter den Christen, die bereits verschwunden wären. And then he says, always turn from what is wrong and cultivate what is good. Dann sagt er, wendet euch immer ab von dem, was falsch ist, und pflegt das, was gut ist. Now this is a very general statement of Peter. Dies ist eine sehr allgemeine Aussage von Petrus. And I will tell you why. Ich sage dir warum. Because what is wrong to you might not be wrong to me. Weil das, was für dich falsch ist, für mich nicht falsch sein muss. Because a lot of things have to do with conscience and have to do with culture. Viele Dinge haben mit dem Gewissen und mit der Kultur zu tun. So think with me, my friend. Überlege gemeinsam mit mir, mein Freund. How do we define then what is wrong? Wie definieren wir denn, was falsch ist? Because the Bible is very, very clear. We must turn away from what's wrong and cultivate what's good. Denn die Bibel ist sehr, sehr klar. Wir müssen uns von dem, was falsch ist, abwenden und pflegen, kultivieren, was gut ist. Look, I think we can agree on what is wrong. Ich denke, wir können uns darauf einigen, was falsch ist. If God is love, Wenn Gott Liebe ist, that's his very nature. Denn das ist sein Wesen. And we have been created in his image. Und wir nach seinem Bild geschaffen worden sind. And the most important thing is to love, because that's how we express God. Und das Wichtigste ist zu lieben, weil wir so Gott zum Ausdruck bringen. Then I can go by many other evidences in the Bible. Dann kann ich mich auf viele Zeugnisse aus der Bibel stützen. And I can understand that everything that is acting against love is wrong. Und verstehen, dass alles, was gegen die Liebe ist, falsch ist. It's that simple. So einfach ist das. So when the Bible says always turn from what is wrong, wenn die Bibel sagt, wendet euch immer ab von dem, was falsch ist, you always turn from whenever you're not walking in perfect love. Dann kehr einfach immer um, wenn du nicht in vollkommener Liebe wandelst. And then you do what is good, that means you always pursue love. Und dann tust du das, was gut ist, so folgst du immer der Liebe nach. But again, Aber noch einmal. love has been defined by so many people so differently. Liebe wird von so vielen Menschen so unterschiedlich definiert. You know, people call things love that have nothing to do with love. Menschen nennen Dinge Liebe, die nichts mit Liebe zu tun haben. So how do we actually know if we really love somebody? Wie können wir jetzt wissen, ob wir jemanden wirklich lieben? Take 1 Corinthians 13 and memorize the 15 attributes. Nimm 1. Korinther 13 und lerne die 15 Eigenschaften auswendig. Right there you know exactly what love is. Genau da weißt du, was Liebe ist. So here is what you do. Folgendes tust du. You turn away from everything that does not express these 15 attributes. Du wendest dich von allem ab, was diese 15 Eigenschaften nicht zum Ausdruck bringen. And then you cultivate a lifestyle to every day express these 15 attributes. Und dann pflegst du einen Lebensstil, der diese 15 Eigenschaften täglich zum Ausdruck bringt. That way you can make sure not only are you obeying this Bible. Auf diese Weise kannst du nicht nur sicherstellen, dass du der Bibel gehorchst, but that way you are actually going to embrace, experience and enjoy true Zoe life. Sondern auch, dass du das wahre Zoe-Leben annehmen, erleben und genießen wirst. Think about this. Denk darüber nach. The whole context, don't retaliate. Der ganze Kontext, vergelte nicht. Don't insult when you're insulted. Beleidige nicht, wenn du beleidigt wirst. But speak good things over the people who've been mean to you. Sondern sprich Gutes zu den Menschen, die gemein zu dir gewesen sind. Don't speak bad things or hurtful or deceptive things. Sprich nichts Schlechtes oder Verletzendes oder Täuschendes. See, if you live like this, all of your relationship will be filled with Zoe life. Wenn du so lebst, werden alle deine Beziehungen mit Zoe-Leben erfüllt sein. If you don't live like this, well, you have a life full of conflict. Wenn du nicht so lebst, dann hast du ein Leben voller Konflikte. You know, I had an incredible opportunity. Ich hatte eine tolle Gelegenheit. Because I was praying for the Lord to give me a divine encounter that day. Ich betete darum, dass der Herr mir an diesem Tag eine göttliche Begegnung schenken möge. I said, Lord, I want to share your love with somebody today. Ich sagte, Herr, ich möchte heute deine Liebe mit jemandem teilen. And I did. Und ich tat es. And this lady, she was pouring out her heart. Diese Frau schüttete mir ihr Herz aus. And I really felt for her. I have to say that. Ich muss sagen, sie tat mir wirklich leid. Because she said that her marriage is not happy. Sie sagte, dass ihre Ehe nicht glücklich sei. And it hurts her. Es tut ihr so weh. Because of her husband, how he acted and how he was. Wie sich ihr Mann verhält, wie er ist. Do you know what I said? Weißt du, was ich gesagt habe? I said, instead of you complaining about your marriage. Ich sagte, anstatt dich über deine Ehe zu beklagen, you should say, thank you, Jesus, solltest du sagen, danke, Jesus, that you have given me a husband who gives me the opportunity to learn how to love better. Dass du mir einen Mann gegeben hast, der mir die Möglichkeit gibt, besser lieben zu lernen. Think about this. Denk darüber nach. And it really hit her. Das hat sie wirklich getroffen. It just touched her. Das hat sie einfach berührt. And we judge life many times so often. Wir urteilen, verurteilen im Leben so oft. If we live what Peter tells us here, I can guarantee you. Wenn wir leben, was Petrus uns hier sagt, kann ich dir garantieren, you will experience that Zoe life. Dass du dieses Zoe-Leben auch wirklich erleben wirst. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.